Telekom, Fernsprecher Schlesische Straße 42 vor dem Wendel an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Graffiti, das einer kriechenden Ameise ähnelt, sowie ein Kärtchen der Firma Autoexport mit der Aufschrift: Wollen Sie Ihr Auto jetzt oder später verkaufen, dann rufen Sie mich bitte an. Sofort Bargeld, sofort Abmeldung. Unfallwagen, Motorschäden, ohne TÜV, Cut, hohe Kilometer. Ich kaufe, wie gesehen, ohne Garantie. Danke. Dann steht rechts noch 24 Stunden erreichbar. Wir rufen auch zurück. Und auf der Rückseite ist ein moderner BMW abgebildet und dort steht: Ankauf von Doppelpunkt, PKW, LKW, Busse, Pickups, Unfallwagen, Geländewagen, bundesweite Abholung, danke für Ihren Anruf. Ansonsten hier in der Schlesischen Straße 42, keine besonderen Vorkommnisse, Ahoi.